Michael Farin. Zeitblom. Polka Hurricane. A-Bomb. Drogenkriegstotentanz. Marianne and Heron smoked in cigarette. A-Bomb, Marianne and Heron smoked in cigarette. Cold turkey. Abrupt withdrawal from Heron. Abrupt withdrawal from Heron. Black tie. Heron from Mexico. Black tie. Sombrero, sombreros. Los invitados. Brother Heron. Los olvidados. Chasing the dragon. Chasing the dragon. Helicópteros privados. Sombreros. Sombreros. Los olvidados. Los invitados. Los invitados de la sierra usan sombreros en cuiso a la sombra de los pinos. Mira. Aviones y helicópteros privados llegaron. Las tribus tenían protección pesada. No es una mala idea llevar un sombrero en cuiso bajo de la sombra de los pinos. La fiesta estaba en su apogeo. La banda retumbió y nadie estaba esperando a alguien, porque todos estaban ahí. Era la más famosa reina del Pacífico y las playas. Era la más famosa reina del Pacífico y las playas. Un avión aterrizó extraño. El señor dio órdenes que nadie dispara. Del avión vino una señora hermosa con un cuerno de chivo. Inmediatamente sabían quién era y la ceremonia comenzó. Era la más famosa reina del Pacífico en las playas. Era la más famosa reina del Pacífico en las playas. Un gran negocio para una gran dama. Das Schiff hatte soeben alle Segel gesetzt. Da aber plötzlich erschien am Horizont ein kaum sichtbarer Punkt, der sich rasend schnell näherte. Vom Tosen getrieben, schon verdüsterte sich der Himmel, nahm ein Schwarz an. Der Hurricane begann seinen Angriff. Das so scheußlich war, wie das Schwarz des menschlichen Herzens. Donnerschläge erschallten. Unter Blitzen schlug das Rollen der Wassermassen ein gewaltiges Leck in die Flanken des Schiffs. Eine enorme Bresche. Um die Ladungen Salzwasser hinauszuschleudern, die wie schäumende Berge über die Brücke schlagen, reichen die Pumpen nicht aus. Das Schiff in Not schießt mit der Kanone Alarmsignale, aber es sinkt langsam, majestätisch. Man drängt sich zusammen, eine Herde von Schafen. Und das Schiff in Not. Es schießt mit der Kanone. Alarmsignale. Aber es sinkt. Langsam. Majestätisch. Blood on the snow. Blood on the snow. Nicht einen Moment Ruhe. China White. Immer auf der Hut. 11.000 Tote. China White. Längst aufgehört zu zählen. Very pure. Cotton shooter. Desperate addict who injects the residue from cotton used to filter heroin. Daytime. High on drugs, especially heroin. High on drugs, especially heroin. Do it. Inject the drug, especially heroin. Firing the airbag gun. Technique for smoking heroin by dipping tip of tobacco cigarette in heroin. Dipping tip of a tobacco cigarette floating. Higher and higher every day. No peace day or night. Goods, any drug, especially heroin. Good sick. Harry Jones, heavy stuff. King Kong, major heroin habit. Man, heroin, drug dealer. Monkey on one's back. Addiction to a drug, especially heroin. Nighttime, the high-level heroin distributors. Find wares to sell, find wares to sell. Good wares, fine wares. Good wares, fine, fine wares. Laces of all colors, held up a piece, woven of silk. Come, my pretty one, let me lace you. So quick and tight, she fell down. It took her breath away. Dead. She fell down. Dead. Sie kamen aus Tijuana. Emilio Varela. Und Camelia Latishana. Am Steuer ihres Wagens ganz voller Marihuana. Camelia Latishana. Sie kam aus Tijuana. Emilio Varela und Camelia Latishana. Am Steuer ihres Wagens ganz voller Marihuana. Camelia Latishana. Eine Schmugglerin aus Liebe. Eine Königin der Diebe. Eine Schmugglerin aus Liebe. Neben ihr Emilio. Aus San Isidro. Mein Körper gehörte ihm. Sie kam aus San Antonio. Ich kam aus San Antonio. War verrückt nach ihm. Er kam aus San Isidro. Mein Körper gehörte ihm. Ihr Körper gehörte ihm. Sein Körper bebte. Ich wollte nur ihn. Sein Körper bebte. Sie wollte nur ihn. Ich wollte nur ihn. Eine Schmugglerin aus Liebe. Eine Königin der Diebe. Eine Schmugglerin aus Liebe. In Hollywood. Verkaufte für einen guten Preis. Camelia Latishana. Das Marihuana. Fünf Schüsse fielen. Zu einem guten Preis. Auf der Straße, Emilio. Sein Körper bebte. Sie wollte nur ihn. Ich wollte nur ihn. Emilio. Auf der Straße. Er bebte. Sie wollte nur ihn. Eine Königin der Diebe. Ich wollte nur ihn. Eine Schmugglerin aus Liebe. Ich wollte nur ihn. Eine Königin der Diebe. Ich wollte nur ihn. Sie wollte nur ihn. Fünf Schüsse. Das Ende. Ich wollte nur ihn. Ihn. Sie wollte nur ihn. Ihn. Eine Schmugglerin aus Liebe. Ich wollte nur ihn. Eine Schmugglerin aus Liebe. Ich wollte nur ihn. Eine Königin der Diebe. Ich wollte nur ihn. Eine Schmugglerin aus Liebe. Ich wollte nur ihn. Statt bunter Murmeln, ausgestochene Augen. Herausgeschnittene Zungen. Und keinerlei Hoffnung. Zerschossene Bäuche. Köpfe abgetrennt. Wenn sie ihre Beine übereinander schlug, wer hinsah, hatte zu büßen. Wer nicht, noch mehr. Den verbrannte ihr Feuer, der ging in Flammen auf. Königin des Pazifik, Sandra Avila Beltran, Reina del Pacifico y las Playas, the Queen of the South. Always afraid. I'm always afraid. I am always afraid. Always? Always. But I know how to hide away. But I know how to hide away. I carry the bush on my body. I'm always afraid. I'm always afraid. No moment of tranquility. No birthday parties. No celebrations. Being a narco is a pitiless magnet. I know how to hide away. I know how to escape. I carry the bush on my body. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch your back. No moments of tranquility. Watch your back. No birthday parties. No celebration. Narco has no pity. A narco has no pity. A narco has no pity. I follow the money. I follow the power. I follow the women. I bury your children. But I carry the bush on my body. I know how to escape. No moment of tranquility. I follow the jewels. As colorful marbles to play with. I love the brutal impulse that leads to the summit. Terrified without any horizon. The capacity of crushing. Capacity of crushing. Watch your back! Watch your back! Watch your back. Tote mit Handschellen. Watch your back. Gefesselt. Watch your back. Ein Messer am Rücken. Watch your back. Beste Kontakte. Watch your back. Helfen da nicht. Die Märkte unendlich. Die Kartelle äußerst mobil. Neueste Technik, Schmiermittel Geld. 7 Millionen Dollar. Poison people. 7 Millionen Dollar. Heroin addicts. Ist der Amerika wert? Der Kopf von El Chapo. Score. Price of a bundle of drugs. Joaquin El Chapo. Heroin. Sleepwalker. Heroin addict. Oder ist der schon tot? Speedball. Public enemy number one. Injection of heroin and cocaine. Joaquin Guzman. Speedball enemy artist. Enemy number one. One who injects heroin and cocaine. Mixture. 30 Millionen Pesos würde Mexiko zahlen. Takeoff Artist. Für den Heroin Kopf addicts, you rub other addicts von to get El Chapo. Joaquin El Chapo. Oder ist er schon tot? Tapping the bags. Public enemy number one. When dealers remove small amounts of heroin from a bag before enemy sending. Enemy number one. 10-cent pistol. Heroin dose laced with poison, antifreeze. Meist gesucht und extrem gefährlich. Back to back. Smoking crack after injecting heroin. Extrem or heroin gefährlich. After smoking crack. Und unendlich reich. Bad bundle. Public enemy number one. Inferior quality heroin. Drug queen Guzman. Enemy number one. Big bag. Heroin. Big H. Heroin. Big Harry. Heroin. Yeah. Birdie Wilder. Meist gesucht und extrem gefährlich. Okay. Unendlich reich. Heroin. Black stuff. Eine Milliarde Heroin besitzt er. Black tar. So sagt man. Heroin. Joaquin El Chapo. Oder ist er schon tot? Public enemy number one. Joaquin Guzman. Enemy number one. Enemy number one. Joaquin Guzman. Enemy number one. Gut oder böse? Ist hier nicht die Frage. Es geht nur ums Geld. Um Einfluss und Macht. Enemy number one. Selbst in diesem Business aber braucht man ab und zu auch Freunde. Wer keine hat, sollte sich welche kaufen. Mein Preis, Fair Trade, die Nachfrage groß. Drug trafficking. How did you get started? Just because. Joaquin Guzman, Rueda, has many friends. Blanco. Bon. Born in La Tuna, Sinaloa. Bonita. So many friends. Bones away, Bonita. Boy, Bozo. El Chapo, El Mayo. Brown, unbeatable both. Brown sugar. The little one, El Chapo, compadre El Mayo. Unbeatable both. Just because. How did you get started? Just because. Drug trafficking. How did you get started? Into the narco business? Just because. Very effective. El Chapo, El Mayo. Unbeatable. Sinaloa cartel. El Chapo, El Mayo. El Chapo, the little. Unbeatable both. Compadre El Mayo. El Chapo, unbeatable the both. Little one. Compadre El Mayo. Just because. Unbeatable. Very both. Effective. Smuggling just cocaine. Because. Multi-ton quantities. Very effective. Mostly by sea. Smuggling cocaine. Multi-ton quantities. Sources. Mostly smuggling by sea. Cocaine. Smuggling cocaine. Airplanes and trucks. From Colombian sources. Cars, boats, smuggling tunnels, cocaine. El Azul. Airplanes and trucks. Juan Jose. Cars, boats, and tunnels. El Azul. Moreno. Distribution cells. All over the United Esperanza States. Moreno. All Arizona, over the United California, States. California, Chicago, New York. Arizona, New York, California, Chicago, Chicago, New Sinaloa York, cartel. New York, Chicago, effective. Sinaloa cartel. Unbeatable. Both. Very effective. Unbeatable both. Klingende Namen, zahllose Täter. Vergessene Opfer, einfach verscharrt. Verbrecher als Helden. Morden als Schicksal, Lebensläufe glorifiziert. Phalanx von Mördern. And there is the queen, gazing at time, out on the snow, out on the snow. Reichtum als Selbstzweck, getrieben von Angst, Familienbanden, Machterhalt, allerhöchste Kreise in all das verstrickt. Gewalt, eine Frage der Ehre. Schönheit nicht mehr als Geschäft. Take her out into the woods. Put her to death. And bring me a heart as a token. Beloved criminal celebrity, graced with both charm and beauty, Sandra Avila Beltran, Queen of the Pacific. Drug trafficking, born in the trade. An incredible niece with the notorious Miguel Angel Felix Gallardo. One uncle of her, cocaine addicted Juan Jose Quintero Payan. Criminals and her family. Ruthless business, criminal ruthless celebrity. Business. Criminal celebrity. Ruthless business, criminal ruthless celebrity. Ruthless business. Criminal mentality. Familienbande sind nicht zu unterschätzen. Polizisten, Politiker. Angeheiratet, gekauft. Zum Mittun erpresst, sind gut fürs Geschäft. Cotton Brothers. Married to Jose Luis Courage Fuentes, Pillars. Commander Crab. Of the Crab. Federal Sinaloa Police, Crab. Executed gangland style, Crab. Later married to Rodolfo López Amavisca, Dead Commander and of the National Institute Heroin. For the Combat Against Brothers. Drugs. Amount of murdered by a gunman. Death. Romantic conquests. Romantic conquests. Wildcat wilderness. Wildcat wilderness. Wildcat wilderness. Doji, doji, doji. Business lines. Business lines. Juan Diego El Tigre. Juan Diego. Espinosa Ramirez. Ramirez. Together with him. Together with him. Creating alliances. Creating like alliances. Go-betweens. Like Mexican go-betweens. Sinaloa. Mexican Sinaloa. Colombian Norte del Valle. Val. Drug traffic, drug kingpins, drug trafficking, upper echelon police officers, born into the trade, ruthless business, mobster, wilds, wildcat wilderness, beloved celebrity, queen of the Pacific, queen of the South. Aufgespießte Herzen, verfaulende Leiber, Fliegen und Geier auch. Fine wares to sell. Wir verkaufen alles. Unsere Männer, unsere Kinder haben den Tod im Sonderangebot. Just at that moment, a young wild boar came running by. He caught and killed it, taking out his heart. Brought it to the queen for a token. It was salted and cooked. The queen ate it up. She was born in the sin, executed, raided with winds as they crowned the queen. Instantly begin devilish deeds, proceed drug trafficking by the most dominating family to be celebrities in the trade of the cocaine and guns. Juan Jose Quintero Payan, addicted to the white lines of death with his niece Sandra, a vividly different trans. So it's on combat against the drugs, murderous thugs, hit men in mass loads of evil that goes to spreading over states and seas. The queen's married to the chief of police, so it's always keeping close to family with the ruthless business. Geh mir weg mit Liebe. Scheiß auf die Politik. Korrupte Beamte. Geschmierte Republik. Krieg den Drogen. Allzu einträgliches Geschäft. Abgrundtief verlogen. Lachhaft. Krieg den Drogen. If you steal a little, they put you in jail. If you steal a little, they put you in jail. Because the police are our friends. The justice are our friends. The government is our friend. Best friends. Los Zetas, Sinaloa, Tijuana Cartel. Please come and take our homes. Take our money. Take our life. Polizeiapparat ohne Gnade. Stets auf der richtigen Seite. Justiz und Regierung korrupt bis ins Mark. Die Profiteure hinter der Grenze. Der große Bruder. Sie liefern Waffen frei Haus. If you steal a lot, they make you a president. If you steal a lot, they make you a president. Because the police are their friends. The justice are their friends. The government are their friends. Best, best friends. Das hat auch sein Gutes. Arbeitsplätze durch Drogen. Endlich wieder Gehalt. Teil sein und töten. Überleben mit Gewalt. If you steal a lot, you will succeed. If you slaughtered a lot, you will succeed. And your enemies will be dead. Yes, you got what you want. Sucking seed, succeed. Happy birthday, Mr. President! Sucking seed, succeed. Auf Polizisten ist geschissen. Mr. President of Hell! Die helfen dir nicht. Mr. President of Hell! Wenn's drauf ankommt, die müssen auch überleben. Stehst du erst einmal auf der Liste, dann gnade dir Gott. Flesh and blood. You are calling not a fiction. You are calling the police. But my family is hungry. Flesh and blood. H-I-C. H-Caps. H. Harry. Family and blood. Half price. Hard candy. I am honorable. Cocaine. Hard stuff. Harry. A policeman. Hazel. Cocaine doesn't commit this crime. Henry. Coke. Hassel. Him. 20 kilograms. Coke. I am so lucky. Hombre. Horny. Horse. A commander. Hot heroin. Cocaine. Poison to give to a police informant. Commander! We arrest him and him. Cocaine. Heroin addict. Seized. We cheat, drive, charge. Cocaine. Joy. Jolly pop. Casual user of heroin. You are not calling a fiction. Cocaine. You are calling the police. Cocaine. But my family is hungry. Joy flakes. Cocaine. Joy powder. Cocaine. Junk. Little ball. Mach nur nicht den Fehler, zu glauben, irgendwer wolle daran, etwas ändern im Namen des Kriegs gegen Drogen. Werden nur die Coca-Felder der Konkurrenten besprüht. Mexican Brown, Mexican Horse, Mexican Nut. 10 kilograms. 10 kilograms. Nearly 10. Nearly 10. Cocaine. Nearly 10. Cocaine. I am the police. Mojo. Moon. Cocaine. Regard. I am honorable. Hating cocaine. Metawan. Police burning cocaine. 20 cocaine. Muscle. New Jack. 20 to 10. Nice and easy. I don't commit this Nickel crime. Noise. Noise. Drugs create zombies. Drugs are everywhere. But drugs create jobs. Drugs create money. Perfect high. This is poison. Not a fiction. Poppy. Powder. My Cremes. Family is secrets hungry. Laced with cocaine and heroin. Honorable Raised flesh and blood. Ready rock. Ready I. Sandwich. I am honorable. 20 to 10. I am so lucky. 20 to 10 committing this crime. I am the police. I am honorable. I don't commit this crime. Schnell und sauber. Ohne viel Geschrei. Das war meine Devise. Meine Auftraggeber aber sahen das anders. Der Terror gehöre, sagten sie, zum Geschäft. A dance of death. In the wind. The corpses of 6 victims hang by handcuffs to a chain link fence. It takes their hope away. Blood all over and over. They don't expect help anymore. Executed, decapitated, a bloody mess every day. Killing for pleasure, killing for work, every day, day of the dead. Number of bodies, women in pain, sending wolves to protect the lambs, waiting for the justice of God in a nice fucking border patrol vehicle. Every day, day of the dead. A dance of death. In the wind, a dance of death in the wind. The corpses of 6 victims hang by handcuffs to a chain link fence. It takes their hope away. Blood all over. They don't expect help anymore. Executed. Decapitated, a bloody mess, every day. Killing for pleasure, Killing for work. Every day. Day of the dead. Ich töte jeden. Für jeden. Kinder, alte Frauen. Man muss nur bezahlen. Ich zerstückle, zerhacke. Spieße auf. Blut muss fließen. Angst muss herrschen. Dollars müssen rollen. Cruelty in the streets. Pure cruelty. This is the beginning of the end. It depends on you. How far are we going to go? My kidnappers cut off my first finger. I felt pain. When my kidnappers cut off my first finger, I felt pain. You could never recover from something like this. They cut off the second. I felt fear. When they cut off the second, I felt fear. Continual fear in the life of man. Solitary, poor, nasty, brutish, and short. They cut off the third. It gave me rage. It gave me rage. When they cut off the third, give me rage! But it will be with you all your life. It changes you. And when they cut off the fourth, it kills something inside you! This is the beginning of the end. It depends on you. How far are we going to go? It kills something inside you. It burns a hole inside. The pain. The pain. The pain. It doesn't stop. Das hat auch sein Gutes. Arbeitsplätze durch Drogen. Endlich wieder Gehalt. Teil sein. Töten. Überleben mit Gewalt. Die Schmerzen aber, sie lassen nicht nach. Die Sucht niemanden los. Und das Blut, das kocht. Es kocht. Es kocht. Yellow and green. She became yellow and green. Envy and pride, like ill weeds, grew in her heart. Higher and higher, every day, no peace, day or night. Yellow and green, jealousy. Blut muss fließen. Angst muss herrschen. Dollars müssen rollen. Dollars müssen rollen. Fed a la chingada. Fed a la chingada. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Eat my shit. Eat my shit. Go to hell. Go to hell. Go to hell. Fahr zur Hölle. Fahr zur Hölle. You're welcome.

flesh punctured by needles. And a voice said to me, kill this person inside you. And I shut the shit right out of me. And I shut the shit right out of me. And I shut the shit right out of me. Wenn ich die Behausungen der Menschen umschleiche, wenn ich mit glühenden Augen, allein wie ein Stein, die Haare vom Hurricane gepeitscht, die Behausungen der Menschen umschleiche, bedecke ich mein Gesicht allein mit einem wie Stück ein Sand. Stein, bedecke ich mein Gesicht mit einem Stück Samt, schwarz wie der Ruß, schwarz wie der Ruß, der die Schornsteine füllt. Augen dürfen nicht Zeuge sein. Augen dürfen nicht Zeuge sein. Each morning, when the sun rises, rises. Und jeden Morgen stirs as I stare. Fixly. Wenn für die anderen die Sonne aufgeht, space is full of shadows, zerreiße ich, where am I, in einer Verzweiflung, with my strong hands, die mich berauscht, feel those hands, mit meinen Händen, tearing your clothes, tearing your breast to tatters. Meine Brust in Stücke. Nothing matters, tear your breast to tatters. Augen dürfen nicht Zeuge sein. Yet I do not feel rage. No, I do not feel alone. Nein, ich bin nicht von Tollwut befallen. Bin auch nicht der Einzige, der leidet. Bin auch keineswegs der Einzige, ja, der leidet. Ich fühle, dass ich atme. Ja, ich fühle, mit dass ich atme. Mit geschlossenen Augen drehe ich dann den Hals von rechts nach links. Von links nach rechts. Von rechts nach links. Augen dürfen nicht Zeuge sein. Augen dürfen nicht Zeuge sein. But I do as I feel, and I feel I breathe. Und falle nicht tot um. And I breathe as a condemned man. And then you wake up, and you're still on a straw pallet, and your eyes are shut, and you turn your neck, oh, slowly. Carefully. Mit geschlossenen Augen drehe ich dann den Hals von rechts nach links. Right to left. And then a left to right. All night. For hours on end. It never ends. Wer nur schlägt mir endlich mit der Eisenstange auf den Kopf? Wie der Hammer auf den Amboss, wie der Himmel auf die Erde, wie die Sonne auf den Mond. Please don't let me dream this again. So who deals these blows right on my head? Who deals these blows wants me dead? Who deals these blows right on my head? With an iron bar, it's like a hammer hitting an anvil, but my neck's broken at a weird angle. Who is this? Who wants this blow on my head? Who is this with the iron bar like a hammer now, stringing me up and laughing from afar? Michael Farin, Zeitblom, Polka Hurricane, Drogenkriegstotentanz. Mit Blake Worrell und Red Sama. Alice Dwyer, Mark Hosemann und Anne Rattepolle sowie Joachim Witt und Genesis Breyer P. Orridge. Musik: Jochen Arbeit, Bela Brautmann, Achim Färber, Zeitblom. Komposition: Zeitblom. Ton und Technik: Ingo Kraus. Realisation: Michael Farin, Zeitblom. Eine Produktion für den WDR 2014. Redaktion: Isabel Platthaus.